Erster, gibt es Trost in Christus? Gibt es Liebe und Gemeinschaft? Habt ihr Mitleid? Zweiter, dann macht mich froh. Denkt alle das Gleiche. Liebt einander und seid einig. Dritter, seid nicht stolz. Streitet nicht miteinander. Achtet andere Menschen mehr als euch selbst. Rasse 4, denkt nicht nur an euch. Denkt auch an die anderen Menschen. Fünfter, denkt so, wie Jesus Christus gedacht hat. Sechster, er war wie Gott. Aber er wollte diese Macht nicht festhalten. Siebter, er gab alles auf. Er wurde wie ein Diener. Er wurde ein Mensch. Achter, er lebte als Mensch. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Neunter, darum hat Gott ihn sehr hochgehoben. Gott gab ihm den wichtigsten Namen. Zehnter, alle im Himmel und auf der Erde sollen vor Jesus knien. Elfter, alle sollen sagen, Jesus Christus ist der Herr. Das ehrt Gott, den Vater. Zwölfter, meine Freunde, ihr wart immer gehorsam. Arbeitet weiter an eurem Heil. Tut das mit Respekt vor Gott. Dreizehnter, Gott arbeitet in euch. Er gibt euch den Wunsch und die Kraft. Er tut das, was ihm gefällt. Vierzehnter, tut alles ohne zu schimpfen. Streitet nicht dabei. Fünfzehnter, dann seid ihr gute Kinder Gottes. Ihr seid wie helles Licht in einer dunklen Welt. Sechzehnter, haltet euch an das Wort vom Leben. Dann bin ich stolz auf euch, wenn Christus kommt. Siebzehnter, vielleicht muss ich sterben. Aber ich freue mich mit euch über euren Glauben. Achtzehnter, ihr sollt euch auch freuen. Freut euch mit mir zusammen. Neunzehnter, ich will Timotheus bald zu euch schicken. Dann höre ich Neuigkeiten von euch. Das macht mich froh. Zwanzigster, ich habe keinen anderen wie ihn. Er sorgt sich wirklich um euch. 21. Die anderen denken nur an sich selbst. Sie denken nicht an Jesus Christus. 22. Ihr kennt Timotheus. Er hat mit mir für die gute Nachricht gearbeitet. Er war wie ein Sohn für mich. 23. Ich will ihn schicken, sobald ich mehr über meine Zukunft weiß. 24. Ich vertraue auf den Herrn. Ich werde bald selbst zu euch kommen. 25. Ich schicke jetzt Epaphroditus zu euch. Er ist mein Bruder und Mitarbeiter. Er hat mir von euch geholfen. 26. Er wollte euch unbedingt sehen. Er war traurig, weil ihr von seiner Krankheit wusstet. 27. Er war wirklich sehr krank und fast tot. Aber Gott hatte Mitleid mit ihm und mit mir. 28. Ich schicke ihn schnell zu euch. Dann freut ihr euch. Und ich habe weniger Sorgen. 29. Begrüßt ihn mit großer Freude. Achtet solche Männer sehr. 30. Er war fast tot wegen der Arbeit für Christus. Er riskierte sein Leben, um mir zu helfen.